Genau. Ja. Ich hab gerade den Serkan angerufen, Mann. Ja. Er hat zu mir gesagt, du bist der Hums, der die Steffi angepackt hat, Mann. Die Steffi? Die Steffi, Mann. Ja. Steffi, es geht doch um Steffi, ne? Ja, Mann. Ja, warte, das wollte doch mein Kollege wissen. Hä? Mein Kollege aus Indien. Alter, ich scheiß auf den Kollegen aus Indien. Was ist das überhaupt für ein Mistgeburt? Das kannst du nichts sagen. Ich gebe ihn dir mal, ja? Nein, Mann, ich will nicht mit dem reden. Doch, warte mal. Halt deine Fresse, Mistgeburt, die Fresse, du Arschloch. Hasan? Hasan? Was? Bleib mal ganz ruhig, okay? Warte auf, das geht um die Steffi, ja? Warte mal, guck mal, das geht doch um die Steffi, ja? Ja, und? Ja, und was habt ihr denn für Probleme? Aber ich meine, bei uns in Indien ist das so... Du haben eine Freundin gemacht, man, das ist ziemlich los, ja? Ja, aber das geht doch um... Ey, guck doch mal, hör mal zu, okay? Warte auf, das ist ein Sprichwort, gibt bei uns in Indien. Viele Leute sagen bei uns in Indien, das wird oft im Kalkutta gesagt, jeder muss so teilen wie Brüder, verstehst du? Es geht ums nackte Überleben und jeder braucht irgendwo mal seinen Spaß. Verstehst du? Es gibt genug Frauen auf der Welt. Warum du machst du so viele Probleme mit wegen dieser eine? Hä? Hä? Hasan? Alter, verarsch mich nicht mal. Ja, was ist denn los? Mit 50 Türken mach ich auch den Geburtstag. Ja, aber warum brauchst du denn 50 Türken? Ich weiß dir gleich aus. Aber warum willst du damit mit 50 kommen? Alter, ich hab's Serkan angerufen, Mann. Der hat gesagt, du warst das. Oder der Homs. Gib jetzt den Homs zum Mistgeburt. Ja, aber du kannst doch nicht sowas machen. Alter. Verstehst du, man kann das auch mit dem Mund. Man kann das auch mit dem Mund reden. Alter, ich hast schon mal einen auf die Fresse gekriegt, du Mistgeburt. Oh, ja, in Indien machen wir viele Kämpfe mit Pitbulls, mit Bären. Ich scheiß auf dich, auf deine Mutter, auf deine Familie, auf deine Sippe, ich scheiß auf. Aber die sind doch gar nicht hier. Wie willst du darauf scheißen? Mann! Hä? Die sind doch gar nicht hier. Halt's Maul, Mann. Hör mal zu, Hasan. Wir sind doch alles Ausländer. Guck mal, ich bin da eine Inder, du bist da eine Türke und Hums ist eine Pakistaner. Also wir müssen zusammenhalten, wir sind jetzt in Deutschland. Verstehst du? Alter. Hä? Alter, halt deine Fresse, Mann. Wir hoffen nicht zu wollen. Ich bring dich um, du Mistgeburt. Hey, du. Was hast du denn? Du musst doch nicht so sauer sein. Warum bist du so sauer? Halt deine Fresse, Mann! Aber warum bist du denn so sauer? Eine Fresse! Sag doch mal bitte! Eins Maul! Aber warum denn? Ich komm mit 5 Stunden dahin, ich hole deine ganze Familie kaputt und Mistgeburt an! Aber da musst du ja ein Ticket... Deine Sippe... Aber hast du so... Fresse! Lass mich jetzt reden! Halt's Maul! Ich komm dahin, mit 5 Stunden, dann hol ich den Hums raus, den Mistgeburt, dann hol ich dir mal auf die Fresse, dann kommst du in die Reihe und bist du dran, du Penner! Ich hab den Serkan eben angerufen, ich weiß, wo du wohnst, der wohnt, Aber ich wohne doch in Kalkutta. Bring dich um, halt die Fresse. Willst du 50 Ticket kaufen? Willst du 50 Ticket kaufen? Tickets? Hallo? Hä? Willst du 50 Tickets kaufen? Und nach Indien fliegen und mir Schnauze hauen? Tickets, halt keine Fresse, ich hau dir einen aufs Maul. Aber pass doch mal auf, hör mal zu, okay? Guck mal, du kommst da mit 50 Mann. Wie sollen die alle in dieses Haus passen? Alter, mach mich nicht sauer, Mann. Der Hund, der hat die Steffi angemacht, Mann. Und dafür ist sein Leben zu Ende. Jetzt halt's Maul. Wenn du mir mit deinem scheiß indischen Gelamm auf den Sack gehst, dann hau ich dir einen aufs Maul. Aber Hasan, du weißt doch, wir sind doch alles Menschen. Wir können doch reden. Ja, immer vor jeder denkt so wie du. Dann werden doch viele Menschen würden dann sterben, oder? Oh, halt's mal, halt die Fresse. Hol den Hums hier hin, hol den Hums ans scheiß Telefon, sonst hau ich dich kaputt. Aber Hasan. Halt's mal, hol den Hums hier hin. Willst du den Hums sprechen? Halt's mal, du Penner, hol den Hums hier. Aber der Hums, der telefoniert gerade mit der Steffi. Oh, Mann. Der telefoniert mit der Steffi. Alter. Ja. Fresse. Digga! Halt einfach dein blödes Maul, du Mistgeburt! Ich hol den Hund hier! Digga! Ey! Was? Guck doch mal! Wieso willst du denn schlagen? Warum willst du schlagen? Hä? Warum willst du schlagen? Alter, was schlagen, Mann? Was willst du von mir? Hol dir und was zu helfen, Mann! Aber warum willst du denn schlagen? Nun beantworte doch meine Fragen und werd nicht immer gleich so auffällig! Bitte! Alter! Wir sind doch alle Freunde! Ja, halt dein Maul! Okay. Deine Fresse, Mann! Okay, pass da auf, ja, ich geb dir den Hums, okay? Gib mir den Hums. Okay, gib mir den Hums aber bitte sag bitte! Halt's Maul, du trägst ja Jugend. Aber du sollst nur bitte sagen! Halt's Maul, ich sag kein Bitte, gib den Hums du Dreckiger, was weiß ich, was du bist? Gib das mal, sag doch mal bitte. Sag doch mal bitte. Halt, Maul. Sag bitte, einmal bitte, ich geb dir sofort den Hund, okay? Ich geb dir sofort den Hund, wenn du bitte sagst. Alter. Einmal nur bitte. Alter. Sag bitte. Alter. Ja, bitte. Gib den Hund. Bei uns Alter gibt es Alter, nicht. Alter, gib den Hund, Mann. Aber Alter gibt es nicht, das gibt nur bitte. Einmal bitte, bitte. Alter, ich sag ihm bitte, du gibst mir jetzt den Hund. Nö, ich geb dir den nicht, den Hund. Wer bist du denn? Ich geb ihn dir nicht. Ich komm dahin, Mann, ich komm dahin, ich hau dich kaputt, du Wichser. Halt deine Maul jetzt, fick jetzt auf, du Mistgeburt. Ich find raus, du bist, da hau ich dich kaputt. Okay, ich geb dir den Hund. Halt die Fritz, gib den Hund. Ja, hallo? Ey. Ja. Du, da holst du da was? Ja. Wie ja? Warum rufst du denn bei mir an? Halt deine Maul, Penner. Digga, ich kenn keine Steffi, mal ganz ehrlich. Halt die Maul, du hast die Steffi angemacht, du Arschloch. Ich kenn Steffi nicht. Halt die Maul. Echt nicht. So. Halt's Maul, ey. Halt die Fresse. Halt's Maul, du Penner. Du hast dich an der Maul. Dafür wirst du sterben, Mann. Ja? Sterben. Ich sag's dir nur einmal. Sterben wirst du. Und wie? Halt's Maul, du musst nicht hin draußen, du Penner. Fick dich und deine Mutter. Hä?